Epoden 9 bis 14. Von Epoden und Oden. Diese LibriVox-Aufnahme ist in öffentlichem Besitz. Epoden und Oden von Horaz. Übersetzt von Johann Heinrich Voss. Epoden 9 bis 14. 9. An Mäzenas. Wann, Cäsars froh, des Siegers, trink ich Zekuber, zu Feiermählern aufbewahrt, mit dir im hohen Turmpalast, so will es Zeus, Mäzenas, Hochbeseligter. Indes gemeinsam Phrygeror und Lyra tönt, sie dorisch, jene Phrygerton, wie neulich, als gescheucht im Sund Neptunus Sohn entfloh aus seiner Schiffe Brand. Einst drohend uns mit Fesseln, die befreundet er treulosen Knechten abgestreift. Ein Römersohn, ha, nimmer glaubt ihr, Enkel, das trägt einer Frau leibeigener Schanzpfähl und Waffen ihr zum Streit, verschnittnen selbst den Runzelvollen übt er frohn, und unter Legionen Adlern, o, der Schmach, erblicket Sol ein Mückenzelt. Des murrend wandten Gallier rasch 2000 die Ross und sangen Cäsars Lob. Den Rücken nun im Hafen lauscht das feindliche Schiffsheer zur Flucht linksum gewandt. Io Triumph, was säumt dein goldner Wagen noch? Was unterjochter Kühe Zug? Io Triumph, nicht aus Jugurthas Kriege trugst du solchen Feldherrn uns zurück, auch nicht den Afrikaner, dem die Tugend auf Karthago sein Grabmal erhub. Im Land und Meer bewältigt, trägt statt Purpurnes ein trauernd Kriegsgewand der Feind. Ob er zum Reich der 100 Städte Kreta nun hineilt mit nicht gewogenem Wind, ob er vom Notus aufgewühlte Suchten sucht, ob treibt auf ungewisser See. Von weiterem Umfang, Knabe, reich uns Becher her, und Chios oder Lesbos Wein, doch lieber den, der schlaffen Ekel bändiget, uns eingeschenkt den Zekuber. Unmut und Sorg um Cäsars Wohlfahrt spüle ganz Lyäus süßer Trank hinweg. 10. Auf den Dichter Mävius. Mit böser Vorschau abgelöst enteilt das Schiff und trägt den Stänker Mävius, das beide Borde schreckenvoll mit hoher Flut du, Auster, schlägst, vergiss es nicht. Schwarz werf ihm Eurus Taue dort im Meergewühl, dort abgebrochne Ruder hin. Auch steige kraftvoll Achillo, dem auf Felsenhöhn steineichenwaldung bebt und kracht und kein gestirn in düstrer sturmnacht schein ihm hold wo trüb umwölkt orion singt nicht schweb er sanfter durch der wog einöden fort als einst achaias siegerschar da pallas zorn vom brande trojas sich gewandt auf ajax frevelhaften mast ha welch ein schweiß steht deinen schiffern bald bevor dir selbst wie fahle totenfarb und jene nicht mannhafte wehklag und das flehn zum weggewandten jupiter wenn brüllend nun der ionische sund mit nassem hauch des notus dir das gebälk zerschlug so du als fette siegesbeut am krummen strand gestreckt die tauchervögel labst dann wird ein ausgelassener geißbock dargebracht den stürmen und ein junges schaf Elf. An Pettius. Nein, nicht wie vormal strömet mir mein Pettius fröhlicher Lieder Gesang. Von Amor ward ich scharf gefasst, von Amor, der mich unter allen auserkor, rosiger Knaben Gespiel und zarter Mägdlein Knecht zu sein. Schon dreimal hat Dezembersturm seit hier erlosch meiner in Achaia Brand der Waldung Ehrenschmuck entführt. Weh, weh, die Stadt durch, Scham des Unheils rötet mich, welch ein Geplauder von mir! Wie reut mich jedes Lustgelag, wo meine Lieb ein schmachtend Aug und stummer Gram kündigte, ach, und der Brust tief aufgeseufzter Atemzug. Das gegen Habsucht nichts vermag des armen Geist oder sein redliches Herz. So klagt ich oft mit Tränen dir, sobald durch Gluten lautren Weins mir feurigerm Blödigkeit tilgend der Gott mein tief Geheimnis vorgelockt. Ja, tobt in meinem Busen nur aufbrausend einst freiere Galle, daß solch unholdes Labsal ich dem Wind ausstreute, dem die schlimme Wund um nichts genäßt. Endigen wird sie verschmäht, ungleichen Streit die edle Scham. Nachdem ich ernst vor deinem Ohre so getrotzt, gerade nach Hause zu gehn, ermahnet, schwankt ich irren Gangs zu Pfosten, ach, nicht freundlich mir, und hin zur, ach, grausamen Schwelle, worauf ich Seit und Schenkel wund gedrückt. Nun hält der Knabe, der an zartem Rosenwuchs blühende Mädchen beschämt, Lycisco's mich gebändiget wovon mich keines freundes sorg befreien kann nicht unverhohlener rat nicht strenger vorwurf oder hohn nur andre glut ein blendend weißes mägdelein oder ein ründlicher knab in langem aufgeknüpftem haar Epode 12 fehlt 13 an die Freunde schauriges Ungewitter umschloß den Himmel herab steigt in Regenguss und Flocken Zeus Meer nun und Waldungen nun hallen vom thracischen Norde durchwühlt. Auf, hascht ihr Geliebten, was uns verleiht des Tages Flug, weil sich noch reget das Knie und es geziemt, entwölkt die umzogene Stirne vom Alter, du lange Wein hervor, im Jahr meines Torquatus gepresst. Schweig von dem übrigen ganz, noch kann durch günstigen Wechsel erneun der Dinge Stand ein Gott. Heute die Locken gesalbt mit des Achämenes Naht und zyleneische Seite verbann aus unserer Brust den mißlaunigen Sorgentumult. So wie der edle Zentaur einst sang dem erhabenen Zögling. Du unbesiegter Menschensohn, Thetis der Göttin entsproßt, deiner harrt die Asarakusflur, die der kleine Skamandrus mit kalter Strömung trennt und rasch Simois Welle durchfließt. Doch zu der Umkehr brach das entscheidende Parzengespinst ab. Nie trägt nach Hause dich die meerfarbige Mutter zurück. Dort, denn jegliches Leid mit Gesang und Weine verbannet, die abgehärmter Grämlichkeit wonnige Tröstungen sind. 14. An Mäzenas. Wie durch Sinn und Gedanken mir also weichliches Nichtstun Vergessenheit zuflößete, gleich als hätt ich der Lethe Getränk voll Schlummerbetäubung mit trocknem Schlund hinabgeschlürft. Oft, o trauter Mäzenas, quälest du mich also befragend. Ein Gott verbeut mir ja, dass das begonnene Lied der längst verheißenen Jamben ich bis zum Ende hinführe. Also, sagt man, entbrannt um den Samierknaben Batyllus, Anakreon der Theier, der zur gewölbeten Laute so oft ausweinte die Sehnsucht, nicht nach der Regel strengem Fuß. Schmachtest du selbst doch in Glut, und wenn nicht schönerem Feuer belagert, aufflammt Ilium. Fröhlich genieße dein Los. Mir gibt die Entlassene mit einem nicht ganz vergnügte phryne qual